von sich geben. Wo gibt es denn dann noch echte Unterschiede? Ich werde dieses Jahr aus Protest gar nicht wählen.